Zum 28. Gründungstag der DEVJK fanden in Venezuela und Bulgarien die Festmeetings, in Nepal ein Vortrag, in Rumänien eine Gesprächsrunde und eine DEVJK-Bücher-, Foto- und Kunstausstellung und in Deutschland eine Internet-Fotoausstellung statt. An dem Ausstellungsort hingen die Sonnenporträts von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il. Außerdem waren die unvergänglichen klassischen Werke von Genossen Kim Il-sung, Kim Jong-il und Kim Jong-un, die Bücher und Fotos über Südkorea und die Kunstwerke, die von Klugheit und Talent des koreanischen Volkes zeugen, zu sehen. An den Veranstaltungen nahmen die Persönlichkeiten verschiedener Kreise und die Massen in betreffenden Ländern teil.